Menschenfeindliche Gene und autoritäre Erziehung. Einige Gruppen sind besser als andere. Wir sollten nicht universelle Gleichheit anstreben und man sollte einigen Gruppen ihren Platz zuweisen. Wer diesen und etwa einem Dutzend weiterer Aussagen zustimmt, tendiert zur Menschenfeindlichkeit. Zum Kontrast: Unser Land braucht nicht noch mehr Freiheiten, sondern mehr Recht und Ordnung. Gehorsam und Respekt sind die wichtigsten Werte, die ein Kind lernen sollte. Oder wir brauchen einen starken Anführer, der das tut, was zu tun ist. Wer diese Aussagen für richtig hält, tendiert zum Autoritarismus. Und wer all diese Aussagen zusammen mit Nachdruck bejaht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit rassistisch, sexistisch und intolerant. Also rechtsradikal oder ein anderer Extremist. Autoritäre wenden sich nicht unbedingt gegen Außengruppen, sondern sie haben eher Angst um ihren Status in der Hierarchie der eigenen Gruppe. Sie teilen die Welt in oben und unten ein und gehen mit Abweichlern von der Gruppe hart ins Gericht. Menschenfeinde hingegen sondern die Welt in Innengruppe und Außengruppe. Sie sehen den eigenen Stamm als besonders homogen an und wollen mit Leuten aus fremden Gruppen nichts zu tun haben, selbst wenn sie im selben Haus wohnen. Der neuseeländische Psychologe John Duckett hat erforscht, wie Persönlichkeitsmerkmale und Erziehung das extremistische Denken prägen. Wie zu vermuten, wurden Autoritäre streng erzogen, mit der Vorstellung, dass die Welt bedrohlich ist, und dem Ziel, dass sie gehorchen.